Im siebenten Monat aber, am ersten des Monats, sollt ihr Festversammlung am Heiligtum abhalten, da dürft ihr keinerlei Werktagsarbeit verrichten, als Tag des Lärmblasens soll er euch gelten. Da sollt ihr als Brandopfer zum lieblichen Geruch für Jahwe herrichten, einen jungen Stier, einen Widder und sieben fehllose, einjährige Lämmer. Dazu als Speisopfer mit Öl angemachtes Feinmehl, 3/10 zu dem Fahn, 2/10 zu dem Widder und je 1/10 zu jedem der sieben Lämmer. Ferner einen Ziegenbock als Sündopfer, um euch Sühne zu schaffen, außer dem Neumondbrandopfer und dem zugehörigen Speisopfer, sowie außer dem regelmäßigen Brandopfer und dem zugehörigen Speisopfer und den Trankopfern, die ihnen beizugeben sind, wie es sich gebührt, zum lieblichen Geruch, als ein Jahwe dargebrachtes Feueropfer. Und am 10. Tage desselben 7. Monats sollt ihr Festversammlung am Heiligtum abhalten und euch kasteien, da dürft ihr keinerlei Arbeit verrichten. An Brandopfern habt ihr Jahwe darzubringen, als lieblichen Geruch, einen jungen Stier, einen Widder und sieben einjährige Lämmer, fehllos sollt ihr sie liefern. Dazu als Speisopfer mit Öl angemachtes Feinmehl, 3/10 zu dem Fahn, 2/10 zu dem Widder, je 1/10 zu jedem der sieben Lämmer. Ferner einen Ziegenbock als Sündopfer, außer dem Sündopfer zur Entsündigung und dem regelmäßigen Brandopfer nebst dem zugehörigen Speisopfer und den zugehörigen Trankopfern. Und am 15. Tage der 7. Monats sollt ihr Festversammlung am Heiligtum abhalten, da dürft ihr keinerlei Werktagsarbeit verrichten, sondern sollt Jahwe ein Fest feiern 7 Tage lang. Und an Brandopfern, als Feueropfer zu lieblichem Geruch für Jahwe, habt ihr darzubringen, 13 junge Stiere, 2 Widder und 14 einjährige Lämmer, fehllos müssen sie sein. Dazu als Speisopfer mit Öl angemachtes Feinmehl, 3/10 zu jedem der 13 Fahnen, 2/10 zu jedem der beiden Widder und je 1/10 zu jedem der 14 Lämmer. Ferner einen Ziegenbock als Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer nebst dem zugehörigen Speisopfer und Trankopfer. Und am 2. Tage, 12 junge Stiere, 2 Widder und 14 fehllose einjährige Lämmer nebst den zugehörigen Speisopfern und Trankopfern zu den Fahnen, den Widdern und den Lämmern, entsprechend ihrer Anzahl, wie es sich gebührt. Ferner einen Ziegenbock als Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer nebst dem zugehörigen Speisopfer und den zugehörigen Trankopfern. Am 3. Tage, 11 Farn, 2 Widder und 14 fehllose, einjährige Lämmer nebst den zugehörigen Speisopfern und Trankopfern zu den Farn, den Widdern und den Lämmern, entsprechend ihrer Anzahl, wie es sich gebührt. Ferner einen Bock zum Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer nebst dem zugehörigen Speisopfer und Trankopfer. Am 4. Tage, 10 Farn, 2 Widder und 14 fehllose, einjährige Lämmer nebst den zugehörigen Speisopfern und Trankopfern zu den Farn, den Widdern und den Lämmern, entsprechend ihrer Anzahl, wie es sich gebührt. Ferner einen Ziegenbock als Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer nebst dem zugehörigen Speisopfer und Trankopfer. Am 5. Tage 9 Farn, 2 Widder und 14 fehllose einjährige Lämmer nebst den zugehörigen Speisopfern und Trankopfern zu den Farn, den Widdern und den Lämmern, entsprechend ihrer Anzahl, wie es sich gebührt. Ferner einen Bock zum Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer nebst dem zugehörigen Speisopfer und Trankopfer. Am 6. Tage, 8 Farn, 2 Widder und 14 fehllose einjährige Lämmer nebst den zugehörigen Speisopfern und Trankopfern zu den Farn, den Widdern und den Lämmern, entsprechend ihrer Anzahl, wie es sich gebührt. Ferner einen Bock zum Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer nebst dem zugehörigen Speisopfer und den zugehörigen Trankopfern. Am 7. Tage, 7 Farn, 2 Widder und 14 fehllose einjährige Lämmer nebst den zugehörigen Speisopfern und Trankopfern zu den Farn, den Widdern und den Lämmern, entsprechend ihrer Anzahl, wie es sich gebührt. Ferner einen Bock zum Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer nebst dem zugehörigen Speisopfer und Trankopfer. Am 8. Tage sollt ihr Festversammlung abhalten, da dürft ihr keinerlei Werktagsarbeit verrichten. Und an Brandopfern, als Feueropfer lieblichen Geruchs für Jahwe, habt ihr darzubringen einen Fahn, einen Widder und sieben fehllose, einjährige Lämmer nebst den zugehörigen Speisopfern und Trankopfern zu dem Fahn, dem Widder und den Lämmern, entsprechend ihrer Anzahl, wie es sich gebührt. Ferner einen Bock zum Sündopfer, außer dem regelmäßigen Brandopfer nebst dem zugehörigen Speisopfer und Trankopfer. Diese Opfer habt ihr Jahwe herzurichten an euren Festen, außerdem, was ihr an Brandopfern, Speisopfern, Trankopfern und Heilsopfern infolge von Gelübden oder als freiwillige Spende darbringen werdet.